Sieben Takte Tango. Ein Hörspiel von Günter Rücker. Schläft Jenny noch? Ja. Hol dich Manfred ab? Ja. Er hält den Film für gelungen, sagt er am Telefon. Traust ihm nicht? Die Schlussmusik macht mir Kummer. In einer Stunde will der Komponist wissen, was für eine Musik ich mir vorstelle. Hör mal, wenn wir Jenny hier in der Schule anmelden, dann ist sie die 39. in der Klasse. Schlimm, schlimm. Und gestern hatte ich eine genaue Vorstellung von der Musik. Für eine Sekunde war mir durch und durch klar, was ich wollte. 39 Kinder in einer Klasse? Nicht zu glauben. Schreib's auf, dachte ich mir. Und dann denkt man, wozu aufschreiben? Das ist doch vollkommen klar. Die bauen eine Stadt im Wald und planen eine Schule zu wenig. Findest du das? Wofür werden denn diese Penner überhaupt bezahlt? Planen einfach eine Schule zu wenig. Ich kam durch die Tür und sah das Buch liegen, das ich Grünwiesel leihen wollte. Geplant war die Schule, da kannst du sicher sein, es geht um die Kosten. Oder man musste erst die Sporthalle bauen für die beiden anderen Schulen, das ist Gesetzessporthalle. Ja. Das Buch lag aufgeschlagen da, bei Grünwiesel. Bei Grünwiesel erinnerte ich mich an Leila. Sie leben jetzt zusammen? Sie bleiben auch zusammen. Bei Leila dachte ich an ihren starken Akzent. Da fiel mir wieder dieses Buch von dem Hacker ein, wo der Hacker von dem Schauspieler schreibt, der so viele Geliebten hat. Und die eine Ausländerin konnte nicht mal richtig Deutsch, nicht mal richtig Deutsch. Das hat er wirklich geschrieben. Sie konnte nicht mal richtig Deutsch. Wir hatten ausgemacht, von diesem Buch nie mehr zu sprechen. Mir fiel's halt ein. Und bei Mal, nicht mal Deutsch. Also bei Mal fiel mir ein, wie lange ich nicht wusste, ob Mal mit oder ohne Dehnungshaar. 39 in einer Klasse ist wirklich ein bisschen sehr viel. Wegen der Musik verlässt sich auf Karl Ernst. Der hat noch nie eine Filmmusik verdorben. Trotzdem. Ich hatte die Musik doch schon, liegt mir doch auf der Zunge. Das Mal fürs Abschlagen, 1, 2, 3, ich bin frei, war neben dem Birnbaum. Dort haben wir Murmeln gespielt. Vom Murmeln kam ich auf Großvater, der kaufte mir immer neue Murmeln. Dann fiel mir Manfred ein, der erzählte mir vorgestern an der Tankstelle von seinem Großvater. Der hat im Krieg gesagt, an Russland überfressen sie sich, da können sie einnehmen, so viel sie wollen. Und Manfred dachte, es geht um Medizin, die sie einnehmen, wenn sie sich überfressen haben. Aber hier geht was daneben, denn ich kam gestern vom Buch für Grünwiesel bei der Musik heraus, die ich suchte, und nicht bei der Medizin für Manfreds Großvater. Kaffee? Ja. Ich fange noch mal von vorn an. Was mir gestern einfiel, muss mir doch heute wieder einfallen. Wo ist eigentlich das Drehbuch mit den Szenenfotos? Du wolltest Peters Meinung hören. Mensch, der hat's wirklich gelesen. Er weiß doch, wie viel der am Urteil junger Leute liegt. Weit haben wir es gebracht. Schon beim Drehbuchschreiben zittert man vor der Jugend. Na, wie hat dir das Drehbuch gefallen? Soweit ganz gut. Hattest du das Gefühl, es ging dich an? Ich meine, das Thema allgemein und die... Und deine Generation allgemein. Linker Radikalismus, versteh schon. Bisschen spät kam's vielleicht. Ich habe meine Abiturarbeit über die Kinderkrankheit im Kommunismus geschrieben. Und die Filmfabel, ich meine, die Story, nicht nur den Stoff. Tja. Und es ist ja noch einiges geändert worden. In den Dialogen habe ich sehr gekürzt. Ja. Also deine Meinung, nur mach den Mund auf. Ich konnte ja nur den Anfang lesen. So, bis hierhin etwa. Daumenbreite. Aha. Zu der Zeit bekam ich viel Ärger. Wegen des Buches? Wegen der Kralle. Wegen einer Auszieherkralle. Wegen einer Auszieherkralle vom Gewehr? Ja, hab sie verloren. Mit dem Gewehrschloss. Das gab den Ausschlag in der Schule. Das ist besonders geeignet fürs Studium. War damit gestrichen. Meine Zulassung für Physik war im Eimer. Wegen einer einzigen Kralle? Es war auf Wache. Im Lager. Sport und Technik. Unangenehm. Aber davon kann doch nicht der Studienplatz abhängen. Die Sache mit der Mütze darf man nicht vergessen. Auch verloren? War zu klein, sagten alle. Und die vielen Haare. Ich soll komisch gewirkt haben. Hab mich entschuldigt, aber... Na schön, aber das kann doch nicht zur Folge haben. Das kommt die zwei im Sport dazu? Ich komm nicht aufs Reck. Bahn geht ja noch. Aber aufs Reck komme ich nicht. Ich habe diesen Turnvater ja nie gemocht. Das alles kann doch nicht zur Folge haben. Es ging um die Frage der Lernwilligkeit. Lauter Einsen, weil mir es leicht fällt. Das einzige Fach, an dem ich angestrengt üben müsste, wäre Turnen. Also stehst der Direktor. Damit beweise ich mangelnden Lernwillen. Lernwillen aber ist fürs Studium eben die Hauptsache. Einsen von oben bis unten, so einer kann doch nicht vom Studium ausgeschlossen werden. Das habe ich nie behauptet. Für Philosophie zum Beispiel hätte geeignet genügt. Und? Wirst du Philosophie studieren? Ich habe mir Vorlesungen angehört. Und? Physik ist Physik. Mütze, Kralle, Reck und Fragen. Das kann doch nicht Ursache sein. Das habe ich auch nie gesagt. Ursache. Ursache, dass ich zur Physik nicht zugelassen wurde, war, dass 10 Physikstühle frei waren. Und 30 wollten sitzen. Ich war der 31. Na, was also wirst du jetzt tun, wenn du nicht Physik studieren darfst? Ich darf ja. Ach. Ja. Studieren darf ich. Ich habe mir eine Vorlesung angehört. Nachher hatte ich ein Gespräch mit dem Professor über dies und das. Und besonders über Mathematik. Danach hatten sie doch noch einen Platz frei. Ja. Zugegeben, ich hatte einen guten Tag. Das Drehbuch nehme ich mit. Daumenbreite, sagst du. Das ist die 28. Szene. Interessant, gerade hier. Du bist 19 Jahre. Ja. Ich muss ins Studio. Dank dir für die Offenheit. Und was wirst du machen, wenn du nicht studierst? Filme. Filme? Ja, ich werde Filme machen. Messen, wiegen, zählen und nachrechnen, so ein schöner, klarer Beruf. A-Quadrat und B-Quadrat, da weiß man doch, woran man ist. Das sagen alle Laien. Je physikalischer es wird, desto unschärfer. Und desto mehr Lösungen bieten sich an. Aber was sind so ein paar Ungenauigkeiten gegen Kunst? Hätte ich noch mal zu wählen, Unschärfe in der Physik oder die Kunst? Ich würde doch keinen Augenblick zögern. Und dann noch Film. Warum um des Himmels Willen Film? Warum Film? In euren Filmen, liebe Künstler, kann zu wenig gemessen, gewogen und nachgerechnet werden. Das ist der ganze Jammer eurer Kunst. Wir brauchen völlig andere und total neue Filme. Durch unsere Filme wird der Mensch Augen bekommen, die auch im Dunkeln sehen. Wie Radar. Unsere Filme werden von einem total neuen Prinzip ausgehen. Der Zuschauer sieht nicht zu, der Zuschauer produziert sich selbst, indem er sich von innen her zeigt. Der Mensch im Kino erzählt. Das Zeitalter des Zuhörens ist längst angebrochen. Ihr habt es nur nicht bemerkt, weil ihr so viel und so laut diskutiert. Der Mensch ist müde an Bildern geworden. Der Mensch will wieder hören. Er kennt die objektive Welt der Dinge, er dringt durch und sieht von innen. Der introspektive Realismus. Mein Mitarbeiter Eberhard Kuschke hat die Dinge schon sehr weit durchgearbeitet, mit tollen Ergebnissen. Kein Film unter 3 Stunden, ohne eine einzige Bewegung der Kamera, Bewegungslosigkeit als Hauptmethode. Bei Bewegung und Schnitt fängt ja Manipulation und Faszination schon an. Sag mal, was hast denn du für die Abiturarbeit bekommen über den linken Radikalismus? 1 natürlich. Wieso natürlich? Erstens weiß man, was gefragt ist. Und zweitens ist die Frage des Radikalismus seit Lenins Artikel ja nun wirklich klar. Lieber Manfred, ich frage mich, habe ich den richtigen Film gedreht? Diese letzten Tage. Immer bricht alles zusammen. Bitte erkläre mir meinen Film. Es ist jedes Mal dasselbe Spiel. Es ist mich langweilt. Mit einem Satz. Ein Mensch will Güte und Gerechtigkeit. Ein Prolet will Güte und Gerechtigkeit. Begreift sehr bald, dass Güte, Gewalt und Gerechtigkeit Gericht voraussetzen in der Welt, in der er lebt. Aber warten kann er nicht, die Not ist groß. Also greift er zur Gewalt, bleibt allein, wird Bombenwerfer und geht zugrunde. Moral von der Geschichte, mit Anarchismus gibt es nicht. Zufrieden? Danke. Jetzt verstehe ich, warum Peter bei Daumenbreite aufhörte zu lesen. Ich könnte deinen Film auch ganz anders erzählen. Es lebte einmal vor 50 Jahren eine junge Frau, die liebte einen jungen Mann. Und eines Tages kam der Jüngling zu ihr und sagte... Ist gut, danke. Einer unserer Leute sitzt gefangen im Zuchthaus und soll sterben. Aber wenn er eine Frau hätte, die ihn besuchen darf, kann er gerettet werden. Ja, ich sagte danke. Und sie heiratete den Fremden und liebte doch den anderen. Geschenkt. Na, dann halt mal an. Ich muss in den Schnapsladen dort drücken. Muss das jetzt sein? Tante Emmy, ich bin jetzt Vermögensverwalter von meiner Tante Emmy. Und da muss ich ihr Likör kaufen. Was bist du? Vermögensverwalter. Letzte Woche kam ich ins Altersheim. Da sagt der Verwalter, hör mal, Genosse, möchtest du nicht das Vermögen deiner Tante Emmy verwalten? Uns macht das so viel Scherereien. Hat Emmy denn Geld? 1.500. Die haben dort alle wenigstens 1.000 auf der Bank. Junge. Ich frage Emmy, soll ich dein Vermögensverwalter sein? Habe ich denn ein Vermögen? Ich sage, 1.500. Oh, Jungchen, dann kauf mir doch einen Feuerstein-Likör. Likör macht Blut. Du, wenn ich dich um etwas bitte... Was? Nimm doch die Ecke zwischen Schnapsladen und Apotheke für die Massenszene 1927. Junge, das ist Ostseite, da ist ab Mittag kein Licht mehr. Trotzdem, nimm die Ecke. Ich bitte dich. Da gibt es bessere Ecken. Und wenn ich dich bitte... Was findest du besonders an der Ecke? Das erkläre ich dir später. Ach, goldene 20er. Als die Musik im Film noch dem Musiker überlassen wurde. Im dunklen Kino sitzen, am Klavier. Wenn Liebe kommt, Harmonium. Ein Bier dazwischen. Und dann wieder in die Tasten. Da war Kunst noch gefragt. Da mache ich dreimal am Tag aus einem Film dreimal einen anderen Film. Nur durch das da. Bobum. Wir sind's, die heute am meisten leiden beim Film. Je weniger man uns bemerkt, desto besser sind wir. Wir verleugnen uns. Wir löschen uns selber aus. So, seid ihr alle da? Ja. Schieß los. Also Kinder, der Film fängt an mit dieser Musik. Ich denke, wir wollen die Musik für den Schluss festlegen. Die kenne ich doch. Die Musik kenne ich. Also, Liebling, das ist schlicht und einfach. Wenn ich dir sage, dass ich diese Musik kenne. Ja, Musik kommt einem immer bekannt vor. Immer, glaub mir. Manfred, bitte sag, es ist eine ausgezeichnete Musik. Ja, mir kommt sie auch irgendwie bekannt vor. Mit dieser Musik habe ich doch schon mal zu tun gehabt, vor Jahren schon. Zu irgendeiner Rolle hatte diese Musik irgendeine Bedeutung. Ich bin doch nicht taub. Die kenne ich als Streichquartett, die kenne ich als symphonischen Satz. Mozart hat ja auch zweimal dieselbe Musik verwendet, irgendwo. Ja, aber in der Musik sagt man zitieren. Nicht? Vom Standpunkt der Dramaturgie aus würde ich fragen, ist dein Zitat denn so schlimm? Wir in der Dramaturgie finden diese Musik gar nicht schlecht. Diese Musik ist nicht nur gar nicht schlecht. Sie ist also kurz gesagt ungeheuer. Bitte, ich kann das von dieser Musik sagen, denn sie ist nicht von mir. Ne? Oder wenigstens in großen Teilen nicht von mir. Wir hatten aber doch vereinbart, wir sprechen über die Musik für den Schluss. Für den Schluss, denke ich, nehmen wir ein Lied. Wieso nehmen wir plötzlich für den Schluss ein Lied? Das war die Meinung der Dramaturgie. Wer bitte? Ja, bitte, auch unsere Hauptdarstellerin fand ein Lied für den Schluss besser. Du sagtest doch, du brauchst für den Schluss ein Lied, oder nicht? Wie bitte, du brauchst ein Lied? Ja. Genau gesagt, so ein Film braucht ein Lied. Wieso? Eigentlich braucht nicht der Film das Lied. Der Zuschauer braucht es. Ich dachte an ein Volkslied. Ja, und ich dachte, also wenn schon Volkslied, dann dachte ich, also am Brunnen vorm Tore. Nein, ein Lied können wir versuchen, aber bitte nicht das. Bitte kein nicht schöner das? Land in dieser Zeit. Kein schöner wenn Land. Wenn schon ein Volkslied, dann es freit ein wilder Wassermann. Bekannter wäre im schönsten Wiesengrund, auch international bekannt. Ich, mein stilles Tal. Nein, das ist alles zu offen. Es müsste ein ganz leises Lied sein. Wie? Na, was denn für ein leises Lied? Da sag mal ein leises Lied. Aden und zur guten Nacht. Aden und zur guten Nacht. Ach, das hattest du doch schon in deinem letzten Film. Das kannst du nicht schon wieder machen. Entschuldige. Nimm, was du willst. Aber ein Lied braucht der Schluss, wenn er so bleiben soll, wie er geschrieben ist. Dann schreibe ich sie lieben. Naja, also... Wie meinst du das, wenn der Schluss so bleiben soll, wie er geschrieben ist? Och, naja, es kam mir so ein. Fehlt was? Gefällt dir denn nicht oder findest du ihn schwach? Ich kann mich nicht beklagen. Eine Rolle wie die Agnes habe ich noch nie zu spielen bekommen. So gesehen Traum, du, ehrlich, ehrlich Traum. Aber? Wie soll ich das sagen? Die Rolle spielt sich ja fast von allein. Sie gibt was, Hochzeit im Zuchthaus. Sie heiratet ihn im Auftrag und liebt den, der ihr den Auftrag gibt. Das ist schon eine Szene und dann noch in der Mode von 23, wo die mir doch so gut steht. Zur Sache, Schätzchen. Was die Rolle betrifft, kein Wort dagegen. Dass der Held seine Fehler nicht einsieht, wunderbar. Die kämpfen um ihn bis zur Erschöpfung und kommt er endlich aus dem Zuchthaus. Raus hat er noch immer nicht begriffen. Er begreift bis ans bittere Ende nicht. Das hast du fein gemacht, du. Kuss dafür. Ich wollte schon immer mal einen Film spielen, der Mann, der alles falsch macht. Und wenn wir dann glauben, jetzt muss er doch einsehen, wirft er uns die Tür vor der Nase zu. Das ist alles wirklich gut, du. Wirklich gut. Aber? Aber, sieh mal, 7 Jahre ihres Lebens hat sie also einem Wirrkopf geopfert. Schöne Szene, wenn ihr das klar wird. Aber was geschieht daraufhin? Was geschieht? Der, der immer recht hat, legt seinen Arm um ihre Schulter und wird mit ihrer Liebe und der Zukunft belohnt, während der Irrende ins Blaue davonfährt, verzweifelt, allein, ohne Hoffnung. Findest du das nicht ein bisschen sehr belehrend und sehr kühl und sehr viel Moral im Nachhinein? Findest du nicht, dass das vom Besten nicht ist? So eine Beziehung, darf die denn so banal, wenn ich schon gefragt bin, so banal enden? Wie also sollte sie enden? Ich musste noch etwas anderes sagen. Verschieb's. Nein, nein, jetzt habe ich so lange Anlauf genommen, jetzt habe ich den Mut. Und dann sag's. Der Name der Rolle, Agnes. Ich finde zu Agnes keinen Kontakt. Agnes ist mir fremd, über Agnes stolper ich jedes Mal. Ginge denn nicht Anna? Beim Synchronisieren könnten wir doch aus Agnes Anna machen. Ja. Das könnte man nicht und das werden wir auch nicht. Tja. Ja, du bist freilich nicht verpflichtet, mir einen Grund anzugeben, klar. Agnes hieß die Mutter meines Vaters. Sie hat viel ausgehalten in ihrem Leben und war immer freundlich. Hatte Witz und das Mädchen muss sie wunderschön gewesen sein. Mein Großvater hat ihren linken Hochzeitsschuh aufgehoben, aus Seide, Türkisfarben und die Ledersohle ganz dünn. Er hat keine anderen gepasst, so zierliche Füße hatte sie. Nun ist sie 40 Jahre tot und niemand weiß mehr etwas von ihr, als hätte sie nie gelebt. Soll eine andere ihren Namen tragen, damit ihn die Leute hören. Der Name also bleibt. Und wie sollten eure Beziehungen enden? Was ist für dich nicht banal als Schluss eines Films? Du bist mir wegen der Agnes nicht böse? Willst du mir endlich sagen, wie du dir das Ende denkst? Ja. Du erschrickst jetzt nicht. Ich erschrecke nicht. Man braucht keine neue Dekoration. Der Film würde nicht teurer und nicht länger. Und es ist auch wirklich nur ein Vorschlag. Wie also soll eure Beziehung enden? Sieh mal, 7 Jahre hat Agnes gekämpft um diesen Anarchisten. Reden gehalten, bei jedem Wetter, rumgefahren, nebenbei noch Kleinarbeit, immer im Stress oder wie man früher sagte. Statistisch, ich habe mich erkundigt, stand Ende der 20er Jahre die Tuberkulose an erster Stelle. Lunge kaputt. Vom Typ her ist das bei mir leicht zu machen. Mir nimmt man das ab. Was also soll sein? Sie muss sterben. Was muss sie? Sie muss sterben. Bitte lass sie sterben. Agnes? Gut. Sprechen wir nicht mehr darüber. Hast du schon mal einen Toten ansehen müssen? Es war, wie gesagt, nur ein Vorschlag. Hast du schon mal einmal Nachtwache bei einem Toten gehalten? Die Sache ist erledigt. Hast du schon mal einen Toten berührt? Ich wusste ja nicht, dass dich mein Vorschlag so trifft. Warst du schon mal dabei, als ein Mensch starb? Hör auf. Ja, ich höre auf. Ich gehe jetzt Mittagessen und zwar in den Potsdamer Hof. Boah, dort spielt um die Zeit doch schon die Kaffeehausmusik. Na und? Ihr wisst, wo ich zu finden bin, wenn jemand was von mir will. Wenn ich Sie beim Essen nicht störe, darf ich? Bitte, nehmen Sie Platz. Danke. Es ist wegen des Liedes. Mhm. Essen Sie ein Chateaubriand mit? Ich habe eins bestellt. Ich habe schon. Allein Essen schmeckt nicht. Es ist also wegen des Liedes. Ah. Saft, Cognac, tschüss. Ein Pilsner, wenn es sein darf? Herr Ober? Ja, bitte, der Herr. Ein Pilsner. Ein Pilsner. Welches Lied? Es ist doch so, wenn Sie ein Lied nehmen, brauchen Sie ein Lied, das keiner kennt und das am Ende jeder singen kann. Hm. So ein Volkslied zu finden ist sehr schwer, aber es ist nötig. Als Dramaturg gesprochen, meine ich, sollen doch für den Zuschauer überall Entdeckungen zu machen sein, nicht? Das Chateaubriand, bitte sehr. Danke, danke. Teilen wir es, es würde reichen. Nein, danke, danke. Hm. Warum ziehen Sie die Ärmel immer über Ihre Hände? Ich habe so viel Sommersprossen auf den Händen, das sieht aus wie Ameisen und den Leuten, die das sehen, vergeht eventuell der Appetit. Ich möchte, dass es Ihnen schmeckt. Wer hat Ihnen diesen Unsinn erzählt? Meine Mama. Sie haben also ein Lied, das keiner kennt? Ja. Ein Volkslied? Ja. Mhm. Wenn es Ihnen recht ist, sage ich mal die erste Strophe auf. Ja, bitte. Ich habe heute Nacht geträumt, wohl einen schweren Traum. Es wuchs in meinem Garten ein Rosmarinbaum. Hm. Und die Melodie? Wenn es Sie nicht stört, drücke ich mal ein Stück näher an Sie ran. Kommt ja? Also... Ich hab heut Nacht geträumt, wohl einen schweren Traum. Es wuchs in meinem Garten ein Rosmarienbaum. Schön. Das ist sehr schön. Das Pilsner, bitte sehr. Danke, danke. Kann man Cumberland-Soße haben? Sofort. Das ist ein wunderschönes Lied. Die zweite Strophe ist noch schöner. Ich dachte, die Leute müssten es kennen, aber alle, die ich fragte, die kennen es nicht. Soll ich die zweite Strophe auch noch singen? Cumberland haben wir nicht, aber Wurster vielleicht. Ja, dann lieber Picknicksoße. Picknicksoße ist aber sehr scharf und sehr süß. Soll ich? Ja, bitte. Der Garten ward ein Friedhof, das Blumenbeet ein Grab und von den Bäumen fielen die Tränen sacht herab. Ja. Gott, ist das schön. Ja? Ja. Kriege ich noch ein Bier? Herr Ober, noch zwei Bier, bitte. Zwei Bier, bitte sehr. Zwei kleine. Bitte sehr, zwei kleine Pils. Und warum bestanden Sie so sehr auf dem Wassermann, der die schöne Lilofee freit? Da sitzt doch etwas ganz tief. Was war's denn? Tja, was war's denn? Lilofee. Hm. Die ersten fünf Klassen hießen bei uns Volksschule, danach kam das Gymnasium, da hatte man nachmittags frei. Ich lag auf dem Berg hinterm Haus und konnte die Kinder in der Volksschule singen hören. Das wirst du nur nie wieder erleben, dachte ich plötzlich. Im Schulwege am Nachmittag, wenn die Sonne tiefer steht, das Licht, die Lehrerin, in den Bänken sitzen jetzt schon andere Kinder, die nichts von dir wissen. Singen die Lieder, die du gesungen hast. Wir haben immer dreistimmig gesungen, nicht wie heute, Hauptsache der Text sitzt. Jede Woche lernt meine Tochter fünf Strophen für ein neues Lied. Nein, das Lied selbst, auf das kam es bei uns an. Man hörte, wie eine Stimme dazu kam, dann noch eine und dann musste man die Melodie in sich selber spüren. Sonst hielt man es nicht durch. So ein Lied durchzog den ganzen Körper, das war Singen. Hm. Das Gras roch, die Ebereschen waren schon rot. Hm. Das musst du dir merken, dachte ich. Alles wird bald nicht mehr sein. Nie wieder wird es so sein wie jetzt. Und jetzt ist es schon nicht mehr, wie es noch vor kurzer Zeit war, als du das Lied dort drüben mitgesungen hast. Hm. Und zum ersten Mal wollte ich etwas aufschreiben. Zum ersten Mal im Leben spürte ich, dass unser Leben vergeht. Ja. Tja, und die Kinder sangen, es freit ein wilder Wassermann. Die beiden letzten Stücke vom Chateaubriand essen wir zusammen. Herr Ober. Ja, bitte? Noch ein Gedeck, bitte. Noch ein Gedeck, bitte. Ja, danke. Und merken Sie sich, wer so schöne rote Haare hat, muss eine Haut haben mit Sommersprossen. Kommen Sie nach Ihrer Mutter oder nach Ihrem Vater? Nach dem Vater. Ja, ja, diese zähen, rothaarigen Jungs kenne ich. Nee, Vater war dunkel, schwarze Augen, breite Schultern, der schönste Mann, der Stanitsa. Sagten Sie Stanitsa? Ich bin in einer ukrainischen Stanitsa aufgewachsen. Aha. Ich bin eine echte Ukrainerin, staunst du, wa? Ja, staun ich. Ja, als ich 4 war, bekam ich Bauchtyphus. Als ich es hinter mir hatte, hatte ich statt der schwarzen Augen grüne, statt der dunklen Haare rote und die Knochen sind ganz dünne geblieben, weil sie von Ähnlichkeit sprachen. Vater war ein richtiger Packer. Der Arzt sagte, bei dieser Sorte Typhus ist das ein bekanntes Phänomen. Und 2 Jahre lang hatte ich auch noch Glatze. Das gedeckt bitte sehr. Danke, danke. Nehmen Sie Sauce Hollandaise, sie taugt mehr als die Wustersoße. Danke, keine Pilze. Das sind Steinpilze, meine Liebe. Steinpilze? Mhm, mhm. Und dann wuchsen die Haare plötzlich rot. Ja, ich bin ein Phänomen. Wahrhaftig, Steinpilze. Aber eine rote Glatze? Ja. Und mit der Glatze kam ich nach Berlin. Hm. 6 Jahre nach dem Krieg. Aber mit einem anderen Papa, mein richtiger, wurde erschossen. Der zweite war deutscher Emigrant. Bei der Hochzeit wollte einer Mutter erschießen. 2 Jahre nach dem Krieg und einen Deutschen heiraten. Es wurde aber nichts mit erschießen. Aber auf dem Hochzeitsbild ist noch die Hand mit der Pistole zu sehen. Der hatte sich neben dem Fotografen gestellt. Naja, das war ja auch der günstigste Platz fürs Erschießen, klar. Mit der Glatze. Und da lernte ich dann meine Großmutter kennen. Plötzlich hatte ich eine deutsche Großmutter. Alles Immigranten. Aus allen Erdteilen. Die wollten alle zurück nach Hause. Das ist eine Möwe. Die Großmutter kam aus Schwaben. Und das war die Mutter vom neuen Papa. Die russische Großmutter war mir aber lieber. Also da wüsste ich ein Lied. Hm? Ich stand einmal im Sommer vor Großmutters Haus, heiß, unglaublich heiß, richtig flimmernde Steppe und ich ganz allein auf der Dorfstraße, da hörte ich Frauen singen. Ich sah nur eine Staubwolke und aus der kamen Stimmen. So ein schönes Lied hatte ich noch nie gehört. Und sie kommen immer näher, sie sangen so klar, dass man die einzelnen Stimmen unterscheiden konnte. Und immer näher, und da merke ich, es war ein Lastwagen, auf dem saßen Frauen und sangen. Und plötzlich denke ich, die kommen zu mir. Sie kommen nur zu mir. Sie singen, weil sie sich freuen, dass ich wieder gesund bin, und ich kann es kaum aushalten vor Glück. Und sie sind schon ganz nah und immer näher, und ich rege mich ungeheuer auf, weil ich noch nicht weiß, wie ich mich bei ihnen bedanken werde. Ich habe am ganzen Leib gezittert, und dann sind sie vorbeigefahren. Sie haben gar nicht gesehen, dass ich an der Straße stand. Naja, ich war ja auch so klein, nicht? Und der Staub, eine Staubwolke und vorbei. So verraten hatte mich noch kein Mensch. Wenn da die Großmutter nicht gewesen wäre, ja. Hm. Ihnen schmecken die Pilze nicht? Seien Sie nicht böse. Pilze vertrage ich nicht, seit ich die Vergiftung hatte. Pilzvergiftung? Nein, Kautschuk. Was? Kautschuk? Das ist so. Die Kautschukmasse wird von Netzen transportiert und wenn die reisen, muss einer zwischen die Bänder. Ah. Haben Sie Chemie studiert? Papa wollte nicht, dass ich studiere. Papa bestand auf Industrie. Ich war so dünn, ich war die Einzige, die Netze flicken konnte. Aber die Augen halten nicht durch. Die Netzknoten werden entweder fürs Auge ganz klein oder ganz groß, nicht? Man arbeitet wie blind. Und die Dämpfe und das Talkum, das legt dann auf den Magen. Und warum bestand denn Papa auf Kautschuk? Och, der war halt so. Und es war ganz gut, dass ich so eifrig an den Netzen war. Als ich den falschen Hahn zudrehte, hat mir die Netzarbeit sehr geholfen. Das hat man mir hoch angerechnet. Wie? Es war Feiertag. Ich hatte sowieso niemanden. Da blieb ich noch eine Schicht. Mir war schon wie im Rausch von den Dämpfen, und eine halbe Stunde vor Ende kommt der Meister und sagt, du gehst runter und drehst den dritten Hahn von links zu. Ich gehe runter, sehe nichts als Leitungen und Hähne. Wenigstens 25 Hähne. Ich gucke nach links, ich gucke nach rechts, oben, unten, hinten, vorne. Endlich finde ich den dritten Hahn. Dreh zu, geh heim, Stunde später klopft's. Kriminalpolizei. Es ist der dritte Hahn von rechts gewesen. Hm. Das halbe Werk ohne Stoff. Da kam mir die freiwillige Netzarbeit sehr zugute. Zumal ich ja die Sache mit der Vereidigung kurz vorher hatte. Die hing mir noch zusätzlich an. Was hing an? Es ging da um einen Namen im Schwur. Ich sagte, auf eine Person schwöre ich nicht, auf eine bestimmte Person schwöre ich nicht. Und alle Mädchen in der Schicht mit mir. 20 Mädchen wollten nicht auf eine Person schwören. Und 10.000 zum Schwur bereit. Na, das gab eine Aufregung. Ich renne bis zu einem Freund von Papa, der sagte richtig, telefoniert mit meinem Chef, Namen soll man rauslassen. Dann treten 10.000 Mann an im Carré. Wir als Rotkreuzhelferin, Dienstkleidung, Stiefel, schick wie die Pinguine. Dann liest er den Eid vor und ich denke, mich tritt ein Pferd. Mit Namen. Ich schäme mich vor dem Mädchen, trete vor. 1,50 Meter hoch und mit meinen Sommersprossen hatte ich's eh schwer. An 10.000 Mann im Carré vorbei, heulend. Eine betrogene Frau. Und nun rechnen Sie mal. Netzarbeit minus dritter Hahn von rechts, minus Eidgeschichte und trotzdem allgemeine Hochachtung. Da können Sie mal sehen, wozu das Netz gut war. Vielleicht noch ein kleines Bier, Herr Ober? Bitte sehr, noch ein kleines Bier. Warum schließe ich nicht die Tür ab hinter mir? Breite weißes Papier vor mir aus und lasse die blaue Linie aus der Feder fließen, die mit ihren Hügeln und Tälern, Erhöhungen und Rundungen, Strichhaken, Pünktchen und Schleifen die Wörter ergibt und die Sätze, und schreibe dein Leben damit auf. Kleine Sommersprossige, dieses zerbrechliche, zähe, angestrengte Leben, ohne Kunst, ohne Hinzufügungen und ohne Verkürzung, ohne Glanz, grausam und bescheiden, wie du es erzählt hast. Wozu schlage ich mich herum mit den Tücken einer ganzen Industrie? Mit einer Masse von Mit- und Zuarbeitern, Kopierlichtern, Güssen, Fuhrparks, Wetterberichten, Finanzplänen, Assistenten und Beleuchtern. Wäre es nicht wie in einem schönen Märchen? Alleine sein und Ruhe um mich? Wäre ich dir aber je anders über den Weg gelaufen, du Sommersprossiger, als hier? In dieser Betriebsamkeit aus Kunst und Maschinerien? Du? Ja? Warum fand ich nur, dass Agnes kein schöner Name sei? Vergiss bitte das von vorhin. Und du vergisst, wie grob ich zu dir war. Und du vergisst, dass ich Agnes sterben lassen wollte. Ich verstehe dich, meine Liebe. Du wolltest mir helfen und auch ein wenig dir und deiner Rolle. Nein, nein, nicht nur deshalb. Nein? Wie ist denn Agnes die Agnes geworden? Sie liebte einen und aus Liebe zu ihm nimmt sie eine Pflicht auf sich. Und dann stirbt sie daran. Wie soll man denn Ausdauer für den Kampf gewinnen, wenn nicht auch aus dem Wissen, wie gestorben wird? Und wie zufällig, wie sachlich, für wie weniges manchmal, wie vergeblich. Und jeder liebt doch das Leben. Deshalb dachte ich, solltest du Agnes sterben lassen. Tja, wenn nur der Tod nicht so in Mode gekommen wäre, weißt du. Wenn ich sehe, wie unsere Autoren dort einen aus dem Auto fallen lassen, weil er sich nicht genug festgehalten hat. Hier eine falsche Taste drücken lassen, da ist ein Kontaktdefekt. Dort waltet einfach nicht genug Vorsicht. Und das alles zu keinem anderen Zweck, als einen Menschen aus dem Leben in den Tod zu schicken und einer mittleren Geschichte zu einem passablen Stück Bedeutung zu verhelfen. Ich mag's nicht. Ich mag auch nicht, wenn dann alles wieder fein eingerenkt wird. Man ist ja auf den Schlussapplaus aus. Ich mag's nicht. Ich scheue mich, als sähen sie mir über die Schulter zu. Wer sieht dir über die Schulter? Die wahrhaft in den Seelen gestorben sind. Könntest du dir vorstellen, einer Figur einmal meinen Namen zu geben? So, wenn es die Rolle einer ungewöhnlichen Frau wäre... Findest du mich denn ungewöhnlich? Ich finde dich ungewöhnlich. Und ich finde dich schön. Mich? Tja. Weißt du noch, wie wir die Zeitschrift kauften? Was für eine Zeitschrift? Mit dir als Titelbild. Und niemand erkannte dich im Laden und auf der Straße, obwohl sie die Zeitschrift um deines Bildes wegen kauften. Nein, das weiß ich nicht mehr. Als wärst du zweierlei Menschen. Das Ungewöhnliche an deiner Schönheit ist, dass sie da ist, wenn das Bild sie braucht. Oh. Ja, es ist eine Art Wunder. Vergiss mich nicht, wenn die letzte Klappe gefallen ist. Nie vergesse ich dich. Nie? Ich werde dich nie vergessen und nie die Zeit unserer Arbeit. Das ist die Wahrheit, so wahr ich. Stell ich oder stell ich nicht, der Wagen wartet. Lass ihn warten. Komm, mein Junge, ich habe nur diese Stunde Zeit. Ihr seid stehen geblieben bei dem Satz, das ist die Wahrheit. Ich werde dir meine Tante Emmy zeigen. Sie war immer ein guter Mensch, sie und ihre Mutter. Sie haben an den lieben Gott geglaubt und zu den Engeln gebetet, geweint, als der Krieg begann. Zur Zeit der Siege waren sie nicht glücklich, zu Gefangenen hilfsbereit. In der Niederlage gefasst, nie wehleidig und bemüht um Wiedergutmachung. Ich werde Tante Emmy eine Frage stellen. Und sie wird uns eine Geschichte erzählen. Und am Ende der Geschichte wirst du wissen, warum ich die Ecke zwischen Schnapsladen und Apotheke in unserem Film haben möchte. Ach, mein Jung, wann ich Mutter zum letzten Mal gesehen hab, noch vorm Krieg. Aha. Nee, das war im Januar, noch in Westpreußen, im letzten Kriegsjahr. War das nicht so? Ja, ja. Auf einmal ging der Angriff los und alle packten ein und rafften. Und plötzlich war Mutter auf dem Treck. Also? Das kann ja nicht vor dem Krieg gewesen sein. Ich musste mit der Bahn. Ich war fremd. Ich hatte ja auch nichts zu tragen. Aber was habe ich denn mitgenommen? Ein Dutzend Eier. Ja. Das hat man so im Griff. Ein Dutzend, eine Mandel oder ein Schock. Man greift immer drei. Hin waren das 5 Stunden und zurück fast eine Woche. Wir sind ja erst zur Ostsee rauf. Schlesien war ja schon zu. Ja, Schlesien. Und Stettin war dann auch Ende. Da ging der letzte Zug und kein Platz mehr. Was habe ich da geweint und gebettelt, bis der Bahnhofsvorsteher uns in den Postwagen reinließ. Und da haben wir dann gebückt im Postwagen gesessen. 5 Eier habe ich ihm gegeben dafür. Und für mich jeden Tag 1 Ei und 2 Scheiben Brot. Zu Hause kam ich an mit 4 Eiern. 1 ging in den letzten Kriegswirren verloren. Niemand weiß wie. Ich denke die Nachbarsfrau, bevor sie über die Elbe ging. Sie hatte eine Tochter drüben. Die 3 anderen habe ich aufgehoben, bis du nach Hause kommst, Junge. Wann war das denn? Naja. Wann war denn der Krieg aus? April. Im April. Die ersten Gefangenen kamen Mai. Aus der Vorstadt rief mich immer einer an. Jetzt kommt wieder eine Kolonne. Und da ging ich los. Zwischen der Apotheke und dem Schnapsladen. Da stand ich immer. Aha, mit dem Ei. Juni wurde deine Schwester krank. Da kam das 3. Ei dran. Im Sommer wurde der Hunger noch größer. Und da habe ich im Juli, Ende Juli, wieder 1 Ei in die Pfanne geschlagen. Für deine Mutter, deine Schwester, für mich. Das war ein lang gestrecktes Ei. Und das war das 4. Das 3. habe ich in Zeitungspapier eingewickelt und in Koffer gesperrt und dann in den Schrank. Das konnte keiner stehlen. Den Schlüssel hatte ich ja um den Hals. Das Ei wurde nicht schlecht, nee. In Zeitungspapier werden Eier nicht schlecht. Ach so, ja, ja. Ich habe damals bei Liegenschaften gearbeitet. Und einmal mussten wir den Ausweis umtauschen. Das war eine Anordnung. Und da sagte der Leiter von den Liegenschaften, gehen Sie doch gleich mal los. Und ich ging und hatte so einen Hunger. Und da denke ich mir, ach was, jetzt ist das Ei dran. Und ich gehe schnell nach Hause, bevor ich den Ausweis umtausche und schließe den Schrank auf und den Koffer und schlage mir das Ei ein. Ja, und jetzt erinnere ich mich, ich habe viel Salz genommen. So ganz frisch war es natürlich nicht mehr. Das kann man sicher denken. Und denke ich, den Ausweis umtauschen und dann zurück zu den Liegenschaften. Und was war mal denn? Um 4. Das heißt, kurz nach 4 treffe ich die Frau Fuchs. Ah, ja, um 4 war ja erst Dienstschluss. Und die kommt auf mich zu und fällt mir um den Hals. Das war bei der Mühle. Und ich sage, was ist denn? Und die sagt, der Junge ist zu Hause. Na, da haben wir uns erstmal ausgeweint ein bisschen, aber weiter hat sie nichts erzählt. Und dann ging ich nach Hause. Ich war ja neugierig. Hab mir erst die Augen gewaschen und dann rein. Es ist ja doch peinlich, einen zu sehen, den man nicht mehr am Leben geglaubt hat. Und ich habe mich so geschämt, dass ich dir das Ei weggegessen habe, mein Jung. Ich hatte es doch für dich aufgehoben. Es gehörte doch dir. Aber woher hätte ich denn wissen sollen, dass du nach Hause kommst? Ja. Ich hatte auch so schlecht geträumt. Tante Emmy. Ja, mein Jung. An der Kreuzung, an der Apotheke und dem Schnapsladen, da war doch was mit einem unbekannten Mann passiert. Mit einem unbekannten Mann? Ja, ja. Ach ja, als das Haus brannte in Berlin, der Reichstag, als der brannte, da haben sie aus dem Sturmlokal einen Mann rausgeschleppt und den haben sie da an der Ecke zwischen Schnapsladen und Apotheke so schrecklich geschlagen. War der nicht tot nachher? Ja, der war dann tot. Bis zum nächsten Mal, Emmy. Tschüss, mein Junge. Und 10 Jahre später kamen die Gefangenen dort vorbei. Nimmst du nun die Ecke? Das wäre ein Film für sich, Jungchen. Aber das wäre, wie heißt das, Didaktik. Als wäre die Historie im Hinblick auf spätere Lehrbuch abgelaufen. Schade, schade. Das wäre ein Film. Dank dir, dass du die Ecke nimmst. Sie steht ja schon auf Abriss. Alles aus unserer Kindheit steht auf Abriss. Irgendwas sollte bleiben, meinst du nicht? Irgendwie sollte es Dauer bekommen. Es ist genug zerstört. Seid ihr alle wieder da? Das ist schön. Die Musik für den Anfang steht also fest, das Lied steht fest. Rosmarinbaum, bleibt nur noch die Musik für den Schluss. Kinder, Kinder, gestern hatte ich die Musik zum Greifen. Lass mich nachdenken. Ich brauche mich ja nur konsequent zu erinnern und in der richtigen Reihenfolge. Manfred, du hast einen Großvater. Wie bitte? Ja, bei natürlich. Der Tankstelle haben wir uns über deinen Großvater unterhalten. Großvater kauft Murmeln. Seid doch stille, Kinder. Hat dein Großvater Murmeln gekauft? An dem Male oder an der Male? 1, 2, 3, ich bin frei. Ententäter, du bist Ritter. Bitte, seid doch still. Mal ohne den Umzahn nicht mal deutsch die Geliebte des Schauspielers bei diesem Hacker-Reizwort. Hacker, stopp, stopp. Hacker ist kein Reizwort. Reizwort war Deutsch. Deutsch mit Akzent. Leila. Leila über Grünwiesel. Grünwiesel, bitte seid still. Grünwiesel fiel mir ein, als ich das Buch liegen sah. Jetzt Jetzt wird alles klar. Kinder, ich hab's. Ich komme aus der Tür, sehe das Buch auf dem Tisch. Es liegt auf dem Atlas. Atlas zeigt Südamerika. Mir fiel ein, was? Argentinien, alter Schlager. Sieh doch nicht immer nach dem Tango-Geiger Ach. Hin. Was hast du schon? Von Argentinien reizvoll Tango. Der Film muss mit einem Tango enden. Punkt. Was denn Tango ja. heute? Ja. Tango am Ende eines Films, einen Tango? Nein, das ist die einzige Musik, die ich dir niemals schreibe. Die Hand soll mir abfallen, wenn ich dir einen Tango für diesen Film schreibe. Ich frage dich, bitte gib mir eine Antwort, warum denn heute einen Tango? Sieh mal, wenn der Held in der Früh an den Fluss tritt, um zu sehen, wie die Sonne aufgeht über Gerechte und Ungerechte, kommt er aus der Kneipe. Und dort spielt man in jener Zeit, na was spielt man in jener Zeit? Natürlich den Tango. Nein, Tango. Nein. Entschuldige, Sonnenaufgang und Tango, also, das überzeugt mich überhaupt nicht. Das hat keinen... Na, wie sagt man das? Das geht nicht. Das geht nicht, dann sage ich dir einen Grund, der dich überzeugen muss, dass es geht. Wir nehmen einen Tango, weil es der Regisseur, ich, so will. Weil es der Regisseur so will. Ach, ich bin ja selber schuld. Nein. Das geht doch nicht. Mein Gott, ich könnte ein Streichquartett schreiben. Adagio con Brio, das Scherzo amabile oder eine Kammeroper. Mit drei Schlagzeugen, vier Klavieren, Harmonium und Piccolo-Flöte. Nein. Ich schreibe Filmmusik. Das hat mir an meiner Wiege niemand gesungen, dass ich als Filmfinale einen Tango schreiben muss. Nicht? Ja, einen Tango. Gut. Sieben Takte Tango. Aber keinen Takt mehr. Und warum gefiel ihr der Name nicht mehr? Er wird dir gefallen. Agnes ist doch ein schöner Name, nicht? Ja. Aber man spricht ihn Agnes aus. Wie man auch Signal sagt. Aha. Kennst du, ich habe heute Nacht geträumt? Wohl einen schweren Traum. Es wuchs in meinem Garten ein Rosmarienbaum. So was Bekanntes wollt ihr nehmen? Von den 10 Leuten, die ich fragte, kennen es 3. Der Garten ward ein Friedhof, das Blumenbeet ein Grab. Die Leute singen nicht mehr, das ist es. Und von den Bäumen fielen die Tränen sacht herab. Holt Manfred dich morgen ab? Ja. Übrigens, ich drehe bei der Apotheke. Die sammeln, die Szene 1927. Ja. In einem güldenen Krug. Schläft er nicht schon? Er fiel ja mir aus den Händen, dass er in Stücke schlug. Du solltest einen Film machen wie dieses Lied. Da waren all die Blumen von meinem Blut so rot. Was soll der Traum bedeuten? Da, da, da, da, da, da, da. Wann kommt denn Manfred? Sehr früh. Sieben Takte Tango. Ein Hörspiel von Günter Rücker. Dramaturgie Christa Vetter. Die Personen und ihre Darsteller. Regisseur Kurt Böwe. Seine Frau Anne-Kathrin Bürger. Peter Reusse. Manfred Horst Hiemer. Komponist Klaus Piontek. Schauspielerin Jutta Hoffmann. Dramaturgin Karin Gregorek. Tante Emmy Erika Dunkelmann. Schnitt Angelika Rupp. Ton Rosemarie Schumann. Musik Karl Ernst Sasse. Regieassistenz Irene Fischer. Regie Günter Rücker.